Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Die Nelly. Eine seetüchtige Segeljacht dümpelte ohne das leiseste Flattern der Segel vor ihrem Anker und ruhte aus. Die Flut hatte eingesetzt. Es war nahezu windstill, und da wir stromabwärts sollten, war weiter nichts zu tun, als sich zu gedulden und den Gezeitenwechsel abzuwarten. Ein Sommertag im Hafen von Gravesend an der Themsemündung. Fünf Herren sitzen auf dem Deck und warten auf die Ebbe, um einen Segeltörn zu unternehmen. Da beginnt Captain Charles Marlow eine Geschichte zu erzählen. Er erzählt von einem Abenteuer in Afrika, als er einmal das Kommando auf einem Flussdampfer hatte. Eine Fahrt, die auch der Autor des Romans gemacht hatte. Joseph Conrad, der gebürtige Pole, der seine seemännische Laufbahn 1874 bei der französischen Handelsmarine in Marseille begonnen und seitdem die Weltmeere befahren hatte, heuerte im April 1890 in Brüssel bei einer belgischen Handelsfirma an, die ihn zum Kapitän des Kongo-Flussdampfers Florida ernannte. Er war davon überzeugt, dass er Teil einer Forschungsexpedition sein würde. Das glaubt auch Captain Marlow, der Erzähler des Romans. Die Erlebnisse von Marlow decken sich so weit mit jenen des Autors Conrad, dass man von einer autobiografischen Erzählung sprechen kann. Doch wenn die Romanfigur Marlow spricht, bekommt das Geschehen von Anfang an einen geheimnisvoll düsteren Ton. Wir fuhren die gestaltlose Küste entlang, die von einer gefährlichen Brandung gesäumt wird, so als habe die Natur selber die Eindringlinge fernzuhalten versucht, fuhren in Flüsse hinein und wieder heraus. Ströme, deren Ufer in Morast zerfielen, deren schlammiges Wasser die krüppelhaften Mangroven überschwemmte, die sich uns qualverzerrt entgegenreckten, wie in letzter ohnmächtiger Verzweiflung. Nirgends blieben wir lange genug liegen, um einen ins Einzelne gehenden Eindruck zu gewinnen. Aber das allgemeine Gefühl vager, bedrückender Verwunderung wurde immer stärker in mir. Es war wie eine beschwerliche Pilgerfahrt unter Schreckensahnungen. Unheimliche Untertöne, schon bevor das Schiff die Kongo-Mündung erreicht. Marlow analysiert seine Eindrücke nicht. Das überlässt er dem Leser. Er beschreibt einfach nur, was er sieht und fühlt. Oft bleibt es aber auch nur bei Andeutungen, die beim Leser Verwirrung stiften. Conrad-Biograf Elmar Schenkel, Professor für englische Literatur an der Universität Leipzig, schreibt einen Teil des Erfolgs, den der Roman hatte, dieser Ungewissheit und Vieldeutigkeit zu. Das Unvollkommene, das Undeutliche ist vielleicht die Haupterzählstrategie. Das heißt, man tappt immer wieder im Dunkeln herum, man weiß nicht, was passiert hier eigentlich. Wir sind nicht mehr Zuschauer, sondern wir sind Teilnehmer. Und das war auch vielleicht eine neue Erfahrung, die mit diesem Werk eröffnet wurde. Doch das Ungewisse und Geheimnisvolle ist nur eine erzählerische Funktion des Captain Marlow. Die andere ist seine unverhohlene Kritik am brutalen Kolonialismus seiner Zeit. Er begegnet ihm, sobald er den Fuß aufs Festland setzt. Ein leises Klirren hinter mir ließ mich den Kopf wenden. Sechs Schwarze mühten sich in einer Reihe den Pfad herauf. Sie schritten aufrecht und langsam einher, balancierten kleine Körbe voll Erde auf den Köpfen, und das Klirren hielt Takt mit ihrem Schritt. Ich konnte alle ihre Rippen zählen. Die Gelenke ihrer Gliedmaßen waren wie Knoten in einem Seil. Jeder hatte einen eisernen Ring um den Hals, und sie waren alle durch eine Kette miteinander verbunden, die zwischen ihnen rhythmisch klingend hin und her schwang. Ihre mageren Brustkörbe keuchten. Die wildgeblähten Nüstern bebten, die Augen starrten steinern den Hügel hinan. Sie schritten im Abstand von kaum 6 Zoll an mir vorüber, ohne mir einen Blick zuzuwerfen, mit dieser vollkommenen, totenähnlichen Gleichgültigkeit unglücklicher Wilder. Eigentlich hatte Conrad erwartet, das geheimnisvolle Afrika zu sehen, das er aus den Büchern seiner Kindheit kannte. Als ich so um die 9 Jahre alt war, habe ich einmal auf eine Landkarte Afrikas von damals geschaut und meinen Finger auf die leere Fläche gelegt, die die Ausdruck des ungelösten Geheimnisses jenes Kontinents war. Und ich sagte mir, wenn ich groß bin, werde ich dahin gehen. Die ungelösten Geheimnisse entpuppten sich als Verbrechen der weißen Ausbeuter. Im Kongo waren sie besonders grausam. Begründer der belgischen Kolonie war König Leopold II. Von Belgien. Er wollte, wie andere europäische Mächte auch, Kolonien haben, um Handel zu treiben und viel Geld zu verdienen. 1878 gründete Leopold das Komitee zur Erforschung des oberen Kongo und berief den amerikanischen Journalisten Henry Morton Stanley als Direktor. Stanley hatte Afrika durchquert und den totgeglaubten Missionar Livingston entdeckt. Er war berühmt, aber mittellos. Das Angebot Leopolds kam ihm gerade recht. Er errichtete 5 Stationen entlang des Kongo und schloss windige Verträge mit den Häuptlingen, in denen er ihnen Land und Arbeitskräfte abkaufte. In Brüssel gründete Leopold derweil schon wieder eine Gesellschaft, die Association Internationale du Congo, die AIC, und rief den Freistaat Kongo aus. Die AIC galt als Regierung des Freistaats. Beides ließ sich Leopold sowohl vom Präsidenten der USA bestätigen, als auch 1884 auf der Afrika-Konferenz in Berlin von den teilnehmenden Großmächten. Dabei betonte er, dass es ihm nicht um Profit ginge. Der Kongo-Staat ist kein Geschäftsunternehmen. Wenn auf gewissen Ländereien Elfenbein gesammelt wird, so nur, um das Staatsdefizit zu mildern. Fortan war Leopold II. Privateigentümer eines riesigen afrikanischen Reichs, das er mit grausamsten Methoden ausbeuten ließ. Die Bevölkerung wurde in Ketten gelegt und zum Kautschukzapfen zwangsverpflichtet. Unzählige Hände wurden wegen kleinster Verzögerungen und Verfehlungen abgehackt. Die Chicotte, die gefürchtete Peitsche aus Nilpferdhaut, bestimmte den Alltag. Wohl gab es weiße Reisende, die die Grausamkeiten entdeckten und an die Öffentlichkeit brachten. Doch König Leopold konnte sich jahrelang herausreden. Es dauerte bis 1908, als er endlich dem internationalen Druck nachgeben und sein Privateigentum, den Kongo-Freistaat, dem belgischen Staat überschreiben musste. Ihm selbst geschah nichts. Er wurde sogar noch fürstlich abgefunden. Die Bevölkerung des Kongo aber war in den Jahren 1885 bis 1908 von 20 auf 10 Millionen herabgesunken. Die Hälfte des Volkes war ausgerottet worden. Joseph Conrad hatte keine Ahnung von den Praktiken der Belgier, als er im Frühjahr 1890 im Kongo eintraf. Völlig unvorbereitet erlebte er, wie sein alter Ego Captain Marlow, gleich nach seiner Ankunft in der ersten Handelsstation, dass die Kongolesen, wenn sie nicht mehr arbeitstauglich waren, zum Sterben in den Wald geschickt wurden. Schwarze Gestalten kauerten, lagen, saßen ringsumher zwischen den Bäumen, an die Stämme gelehnt, sich an die Erde klammernd, in allen Stadien des Schmerzes, der Preisgegebenheit, der Verzweiflung. Ich begann den Glanz von Augen unter den Bäumen zu erkennen. Dann, als ich mich bückte, sah ich in ein Gesicht neben meiner Hand. Die eingesunkenen Augen blickten zu mir auf, riesig und leer, ein blindes, weißes Flackern in den Tiefen der Augäpfel, das langsam erstarb. Ringsumher verstreut waren andere in allen Stellungen schmerzverzerrter Entkräftung zu sehen, wie auf dem Bild eines Massakers oder einer Seuche. Mir war die Lust vergangen, im Schatten umherzuschlendern, und ich schritt eilig zur Handelsniederlassung. Marlow erzählt davon, wie niederträchtig Menschen werden können, wenn sie uneingeschränkte Macht haben. Darüber hinaus ist das Buch aber auch ein klassischer Abenteuerroman. 1890 war die Quelle des Kongo noch nicht bekannt. Ihn entlang zu fahren war auch eine Reise in eine geheimnisvolle, fremde Welt. Wie alle Weißen, die ins Landesinnere reisten, muss Marlow und musste auch Conrad die 200 Meilen von Matadi nach Leopoldville, dem heutigen Kinshasa, zu Fuß zurücklegen, weil die Stromschnellen nicht schiffbar waren. Als Marlow in der Hauptniederlassung ankommt, erfährt er, dass sein Schiff auf den Grund des Flusses gesunken ist. Er muss 3 Monate warten, bis es gehoben und repariert ist. Inzwischen lernt er den Direktor der Handelsniederlassung und seinen Neffen kennen. Er verstand es zweifellos, seinen Blick so schneidend und schwer wie eine Axt auf einen herabfallen zu lassen. erweckte Unbehagen. Kein ausgesprochenes Misstrauen. Einfach Unbehagen, nichts weiter. Fast alle Figuren im Roman haben statt ihres Namens eine Bezeichnung. So werden sie zu Allegorien, zu typischen Vertretern des Kolonialismus. Der Leiter der ersten Station heißt die Kleiderpuppe, weil er immer sehr korrekt angezogen ist. Der Leiter der zweiten Station, der Hauptniederlassung, dem es um Elfenbein geht und umsonst gar nichts, heißt einfach nur der Direktor. Auf der Fahrt zur dritten, der inneren Station, begegnen wir dem Rudersmann und den Pilgern. Marlow erfindet den Namen Pilger für die Weißen, die immer einen langen Stab dabei haben, um sich gegen herabhängende Äste, die mit Schlangen oder Insekten besetzt sind, zu schützen. Mit ihren albernen langen Stäben in der Hand stiefelten sie hierhin und dorthin, einer Schar ungläubiger Pilger gleich. Das Wort Elfenbein scholl durch die Luft, wurde geflüstert, wurde geseufzt. Man hätte meinen können, sie beteten es an. Der Pesthauch aberwitziger Raubgier schien das alles wie Aasgeruch zu durchdringen. Bei Gott, ich hatte nie etwas so Unwirkliches in meinem Leben gesehen. Die meisten seiner allegorischen Figuren haben reale Vorbilder. Doch zu Conrads Erzähltechnik des Vagen, des Uneindeutigen, das der Leser mit eigenen Vorstellungen vervollständigen muss, passen die allegorischen Bezeichnungen besser. Es gibt nur einen Mann, der einen Namen trägt, Mr. Kurtz. In der Hauptniederlassung hört Marlow zum ersten Mal von ihm, dem geheimnisumwitterten Leiter der inneren Station. Kurtz hat alle anderen Agenten der Gesellschaft in der Beschaffung von Elfenbein übertroffen. Aber es werden auch Gerüchte verbreitet, dass er an unheimlichen heidnischen Riten teilnehme, sich zu schlimmen Rohheiten habe hinreißen lassen. Auch hier bleibt der Autor undeutlich. Indem er eben nichts Genaues sagt, es werden Umrisse immer angedeutet, so schattenhaft, da sind Totenköpfe, die er da aufgespießt hat und da war mal irgendwie ein Ritual, in dem er verwickelt war, irgendwas Obszönes. Wir können also unseren eigenen Fantasien zum Opfer werden, wenn wir wollen. Doch bevor Marlow die innere Station und den ominösen Kurtz erreicht, muss eine lange Strecke flussaufwärts zurückgelegt werden. Die Reise geht nicht nur ins Innere des unbekannten Kontinents Afrika, sondern auch ins Innere des menschlichen Herzens. Den Fluss hinaufzufahren war wie eine Reise zurück zu den frühesten Anfängen der Welt, als noch die Pflanzen zügellos die Erde überwucherten und die großen Bäume Könige waren. Ein leerer Strom, ein undurchdringlicher Wald. Die Luft war warm, schwer, drückend, träge. Im Glanz des Sonnenscheins war keine Freude. Die langen Abschnitte des Flusslaufs führten tiefer und tiefer in die Düsternis der beschatteten Ferne hinein. Auf den silbrigen Sandbänken sonnten sich Flusspferde und Alligatoren. An den breiteren Stellen strömte das Wasser zwischen einer Unzahl bewaldeter Inselchen hin. Auf jenem Fluss konnte man in die Irre gehen, wie in einer Wüste. Und stieß beim Versuch, das Fahrwasser zu finden, fortgesetzt auf Sandbänke, bis man endlich glaubte, man sei verhext und für immer von allem abgeschlossen, was einem einst vertraut war. Irgendwo weit fort, in einer anderen Existenz gar. Den Dschungel empfindet Marlow nicht als berauschend, sondern als bedrohlich. Aber er hat ein Gegenmittel. Er muss navigieren. Es gab Augenblicke, da die eigene Vergangenheit vor einem aufstieg in Gestalt eines ruhelosen und schreienden Traums, an den man sich verwundert erinnerte, hier in der überwältigenden Wirklichkeit dieser seltsamen Welt der Pflanzen, des Wassers und des Schweigens. Diese Stille des Lebens ähnelte in nichts dem Frieden. Es war die Stille einer unversöhnlichen Macht, die über einer unerforschlichen Absicht brütete. Ich gewöhnte mich später daran. Ich sah sie gar nicht mehr. Ich hatte nicht die Zeit dazu. Ich musste unausgesetzt Mutmaßungen über das Fahrwasser anstellen. Ich musste die Anzeichen verborgener Sandbänke ausmachen. Ich hatte auf unter dem Wasser liegende Felsen zu achten. Wenn man sich um Dinge dieser Art kümmern muss, um reine Vorkommnisse an der Oberfläche des Lebens, dann beginnt die Wirklichkeit zu verblassen. Verborgen, unter Wasser liegend, unerforschlich, Mutmaßungen, Conrad benutzt fortlaufend Worte, die Geheimnisvolles signalisieren. Zum Beispiel fliegen plötzlich Gegenstände durch die Luft und er schreibt, das sind Stöckchen aus Holz, die fliegen da durch die Luft. Und eine halbe Seite später erfahren wir, ah ja, das sind eigentlich Pfeile, mit denen auf diese Leute, die den Kongo hinunterfahren, geschossen wird. Dieser Moment der Verzögerung ist das Entscheidende. Da brechen plötzlich unsere gesamten Kategorien zusammen, mit denen wir immer wieder die Welt zu verstehen glauben. Marlows schwarzer Steuermann, der Rudersmann, wie er ihn nennt, ein tüchtiger Kerl, der ständig den Dampfdruck und den Wasserstand misst und ein Bild der Zuverlässigkeit abgibt, wird von solch einem Pfeil tödlich getroffen. Doch Marlow merkt auch das erst mit Verzögerung. Der Mann trat geschwind zurück, blickte mich in einer außerordentlichen, abgründigen, vertraulichen Weise über die Schulter an und brach über meinen Füßen zusammen. Das eine Ende dessen, was ein langes Bambusrohr sein mochte, schwang klappernd herum und ließ einen kleinen Stuhl umstürzen. Meine Füße fühlten sich so überaus warm und feucht an, dass ich hinabblicken musste. Der Mann war auf den Rücken gerollt und starrte mir von unten ins Gesicht. Seine beiden Hände umklammerten jenes Bambusrohr. Es war der Schaft eines Speers, der ihn seitlich unterhalb der Rippen getroffen hatte. Die Spitze war verschwunden, nachdem sie eine grässliche Wunde gerissen hatte. Meine Schuhe waren vollgelaufen. Eine Blutlache stand sehr still und dunkelrot leuchtend unter seinem Rad. Seine Augen hatten einen erstaunlichen Glanz. Um euch die Wahrheit zu sagen, war ich geradezu krankhaft von dem Wunsch beseelt, meine Schuhe und Strümpfe zu wechseln. Ich zerrte wie toll an den Schuhriemen. Der Schuh flog zu dem Teufelsgott dieses Flusses hinunter. Der Schuh voller Blut ist ein Opfer für den Flussgott, so wie der Tod des Steuermanns an antike Vorbilder erinnert. In der Aeneis des Vergil beginnt der Abstieg in die Unterwelt mit dem Tod des Rudermanns Palinurus. Bei Homer opfert Odysseus Blut, bevor er in den Hades hinabsteigt. Wir befinden uns auf dem Weg ins Totenreich. Und ein paar Tage später, als der Dampfer sich der inneren Station nähert, erkennt das auch Marlow. Er richtet sein Fernglas auf das Stationshaus und sieht runde Ornamente auf Pfählen rund um das Haus. Eine Art hölzerne Dekoration, wie er zunächst glaubt. Dann ließ ich das Fernglas behutsam von Pfosten zu Pfosten wandern und erkannte meinen Irrtum. Ich war nicht so erschrocken, wie ihr vielleicht annehmt. Das Zurückfahren war nichts als ein Ausdruck der Überraschung. Ich war auf Holzkugeln gefasst gewesen, wisst ihr? Ich kehrte bedächtig zum ersten, den ich gesehen hatte, zurück. Und da war er, vertrocknet, eingesunken, mit geschlossenen Augenlidern. Ein Kopf, der auf der Spitze des Pfahls zu schlafen schien und der, da die eingeschnurrten, trockenen Lippen eine Reihe weißer Zähne bloßlegten, obendrein lächelte. Unentwegt lächelte über einen nicht endenden, scherzhaften Traum jenes ewigen Schlummers. Kurtz herrscht offenbar in seinem Distrikt wie ein blutgieriger, heidnischer Gott. Er lässt sich, wie wir später von einem weißen Angestellten erfahren, auch tatsächlich von den Schwarzen anbeten. Allerdings ist der Gott krank geworden. So krank, dass Marlow ihn auf Befehl der belgischen Gesellschaft zur Hauptstation zurückbringen soll. Kurtz ist schon vollkommen ausgezehrt, besteht nur noch aus Haut und Knochen. Auf der Fahrt zurück nach Leopoldville stirbt er an Bord des Dampfers. Nie habe ich etwas gesehen, das dem Wandel, der mit seinen Gesichtszügen vor sich ging, gleichgekommen wäre. Und ich hoffe, nie wieder so etwas sehen zu müssen. Es war, als zerrisse ein Schleier. Ich sah auf diesem Elfenbeingesicht den Ausdruck düsteren Stolzes, unbarmherziger Gewalt, feigen Entsetzens, durchdringender und hoffnungsloser Verzweiflung. Flüsternd schrie er einem Bild zu, einer Vision zu. Zweimal schrie er, ein Schrei, der nicht mehr war als ein Hauch. Das Grauen. Das Grauen. Mit diesen Worten stirbt Kurtz. Was meinte er damit? Wieder bleibt Conrad vieldeutig. Er schildert stattdessen, wie Marlowe die von Kurtz hinterlassenen Notizen durchblättert und einen Aufsatz entdeckt, den Kurtz im Auftrag der Internationalen Gesellschaft zur Unterdrückung barbarischer Bräuche verfasste. Darin erklärt Kurtz mit salbaderndem Ton, dass die christlichen Weißen, Kraft ihres höheren Entwicklungsniveaus, die Pflicht hätten, ihre höheren Sitten in Afrika einzuführen. Aber später hat er an den Rand geschrieben: Rottet all diese Bestien aus. Was ist mit Kurtz geschehen? Ursprünglich war er ein Genie, er war ein zweiter Goethe, er war Dichter, er war Komponist, er hat gemalt, er war Journalist, er war Friedensengel. Also besser geht es überhaupt nicht mehr. Und dann wird er in den Dschungel geschickt, in den Kongo, und dort passiert etwas mit ihm. Er weiß, dass er als Weißer eine unheimliche Macht hat, und diese zieht ihn in den Schlund hinab, und dadurch ist es dann zu Ende mit seinem Idealismus. Aber er ist eigentlich ein Vorbild für das, was im 20. Jahrhundert immer wieder passieren wird. Leute, die mit idealistischen Motiven an die Macht kommen und dann so langsam zerfressen werden von den Möglichkeiten dieser Macht, und dann am Ende sind sie das Gegenteil vom Idealismus. Joseph Conrad hielt sich bei der Gestaltung von Kurtz durchaus an die Realität. Der Handelsagent für Elfenbein, den er selbst abholte und nach Leopoldwil transportieren sollte, hieß Georges-Antoine Klein. Klein starb an Bord, wie die Romanfigur. Auch den Belgier Léon Rome, Hauptmann in König Leopolds Söldnerarmee Force Publique, kannte man im Kongo als blutrünstigen Mörder. Er hatte sich 21 abgeschlagene Köpfe in die Blumenrabatten vor seinem Haus in Stanley Falls gesteckt. Léon Rome war aber auch Schmetterlingssammler, Landschaftsmaler und Schriftsteller, ein europäischer Schöngeist, der im Kongo zum Schlechter mutierte. Conrad hat das in einem einzigen Satz zusammengefasst. Ganz Europa war beteiligt am Zustandekommen von Kurtz. Der Roman endet in der Runde jener Herren, in der Marlowe seine Geschichte erzählte, an Deck der Segeljacht Nelly in Gravesend. Die Geschichte war so spannend, dass alle den Beginn der Ebbe, den richtigen Zeitpunkt zum Auftakeln, verpasst haben. Inzwischen ist es dunkel. Und auch die Themse ist ein unheimlicher Fluss geworden. Die Flussmündung war von einer schwarzen Wolkenwand verhängt. Und die ruhige Wasserstraße schien hineinzuführen ins Herz einer unermesslichen Finsternis.